The crestfallen sun kicking it over. Dignity and restraint talked about by some hunger strike supporters for the hours following Sam's death disappeared in a well-worn battleground of horse roads sprouted barricades. Pneumatic drills shattered with bottles, petrol, and acid. The army and the police replied with plastic bullets. Belfast 1981. Ich stand mit den anderen auf Knockach Mountain und sah zu. Keiner sagte ein Wort. Worte waren unangemessen. Für diese Szene brauchte man ein Picasso, kein Petrarca. Polizei und Randalierer standen sich in zwei unsauberen Reihen gegenüber, die sich über ein Dutzend Straßen erstreckten. Manchmal griff die eine Seite an, die beiden Reihen berührten sich für einen Augenblick, trennten sich wieder und kehrten auf die ursprünglichen Positionen zurück. Es stank nach Zivilisation. Schießpulver, Kordit, Zündschnur, Kerosin. Es war perfekt. Und doch hatten wir den Eindruck, schon Besseres gesehen Ziemlich zu haben. Ziemlich halbherzig für einen Toten, finde ich. Ist nicht lustig, der Zweite zu sein, der bei einem Hungerstreik abkratzt. Alle erinnern sich an den Ersten. Der Zweite hat die Arschkarte gezogen. Für den werden sie keine Lieder schreiben. Erst vergangene Woche hatte der IAA-Anführer Bobby Sands im Krankenhausflügel des Mace Prison das Zeitliche gesegnet. Bobby hatte nie jemanden umgebracht, trug einen Bart und gab einen guten Jesus ab. Bobby Sands war der Märtyrer, der die Menschheit durch sein Leiden erlösen würde. Frankie Hughes, der zweite Hungerstreikende, der gestorben war, hatte keinen von Bobbys Vorzügen. Frankie liebte es zu töten und hatte seine Sache ziemlich gut gemacht. Was denkst du, Sean? Sergeant McAllister hat recht. Für den Zweiten wird das nie so eine große Nummer. Und der Regen hat ihm auch nicht gerade geholfen. Vergiss den Regen. Der Papst war's. Einfach Pech für Frankie abzunippeln, nur ein paar Stunden, bevor jemand den Papst umzulegen versucht. Was sagen Sie, Sergeant Duffy? Wollen wir nicht Feierabend machen? Wir werden eh nicht gebraucht. Wir haben da mehr als genug Leute. Sie sind der Vorgesetzte, Alan. Ihre Entscheidung. Ich sage, wir waren bis Mitternacht hier, aber wir verdrücken uns jetzt. Der katholische Bulle. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Adrian McKenty. Aus dem Englischen von Peter Thorberg. Bearbeitung Sven Stricker. Erster Teil. Mein Haus war nicht übel. Eine gepflegte Erscheinung inmitten des Victoria Estate. Eine Reihenhaussiedlung aus den 50ern, erbaut für die gering verdienende protestantische Arbeiterschaft von Carrickfergus, einem mittelalterlichen Städtchen am Rande Belfasts. Natürlich hatten heutzutage die wenigsten noch Arbeit. Ich prüfte mein Aussehen. Hier war er also, der einzige katholische Bulle unter lauter Protestanten. 1,78, 70 Kilo, 30 Jahre alt. Immerhin sah ich noch aus wie 30. Ich zählte die grauen Haare. 14. Hi. Gute und schlechte Neuigkeiten. Chief Inspector Brennan. Der Leiter der Polizeistation von Carrickfergus. Was sind die guten Neuigkeiten, Sir? Mein Boss. Es ist in der Nähe. Sie können zu Fuß hin. Und die schlechten? Es ist übel. Schön, Sie zu sehen, Sean. Ich bin überrascht, Sir. Wir haben wohl zu wenig Männer, wenn Sie der leitende Beamte vor Ort sind. Alle anderen sind draußen an den Kontrollpunkten. Wo ist Ihre Waffe? Tut mir leid, Sir. Habe ich zu Hause vergessen. Und was, wenn ich zu dem Anruf bei Ihnen gezwungen worden wäre? Ein Hinterhalt? Dann wäre ich wohl tot. Das wären Sie wohl, oder? Die würden Sie doch nur zu gern umlegen, oder, Junge? Nur zu gern. Da haben Sie wohl recht. Alle wussten, dass die IAA ein Kopfgeld auf katholische Bullen ausgesetzt hatte. Na gut, also, was halten Sie von all dem? Die Leiche saß auf dem Fahrersitz eines ausgebrannten Wagens, der umgeben von Schutt im Windschatten der massiven Mauern der alten Amblers Mill Textilfabrik stand. Ich konnte blondes Haar erkennen. Ein dicker Kerl in einer Jeansjacke mit AC/DC-Logo. Sein Kopf war zur Seite geneigt, der Hinterkopf weggeschossen, sein Gesicht halb eingefallen. Ich kniff der Leiche in den Nacken. Die Muskeln sind kalt. Schätze, der Bursche ist schon von einer ganzen Weile umgebracht worden. In den frühen Morgenstunden oder sogar schon letzte Nacht. Die linke Hand des Opfers befand sich dort, wo sie hingehörte. Die rechte Hand war abgetrennt worden und lag im Fußraum auf dem Gaspedal. Sie haben ihn erst in die Brust geschossen, dann in den Hinterkopf. Typische IAA-Symbolik. Die Hand, die den Judaslohn entgegengenommen hat, sprach für einen rangniedrigen Informanten. Haben Sie schon mit einem Mord zu tun gehabt, Sean? Mit rein. Und? Was haben Ihre Ermittlungen ergeben, wenn ich fragen darf? Ich habe in allen drei Fällen herausgefunden, wer es war. Und? Gab's Anklagen? Nee. Wir hatten gute Augenzeugen, aber niemand wollte aussagen. Ist das da der verdammte Che Guevara auf Ihrem T-Shirt? Ja, Sir. Sie sind ein komischer Kauz. Sie tauchen ohne Waffe in Turnschuhen und einem Che Guevara-T-Shirt an einem Tatort auf? Wie soll das nur enden? Ungut, höchstwahrscheinlich. Sie übernehmen den Fall. Jawohl, Sir. Nur eine Frage. Wer wird mit mir arbeiten? Sie können auf die gesamten Ressourcen der Kriminalpolizei zurückgreifen. Was, alle drei? Alle drei. Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, Mann, wir sind nur einen verdammten Herzschlag von einem Bürgerkrieg entfernt. Und bis die Hungerstreiks vorbei sind, gibt es auch keine Hilfe aus Belfast. Aber das schaffen Sie doch, oder, Detective Sergeant Duffy? Ja, Sir, das schaffe ich. Wer ist unser Gerichtsmediziner, Sir? Dr. Cathcart. Ist er gut? Sie, Cathcart, ist eine Frau. Der Hubschrauber war mit 200 Metern weit unterhalb der empfohlenen Flughöhe unterwegs. Es war 4 Uhr morgens. Die britische Armee hatte mich und die halbe Stadt mit einer großkotzigen Machtdemonstration aufgeweckt. Ja, ihr kontrolliert den Himmel. Und genau so, Jungs, verliert ihr ihre Herzen. Keine verwertbaren Fingerabdrücke, keine Vermisstenmeldung, kein gar nichts. Matty war unser Spurentechniker. Ein junger Bursche von 22 Jahren, der zur Unpünktlichkeit und Ängstlichkeit neigte. Ansonsten aber ziemlich in Ordnung war. Hast du bei der Spurensuche Hülsen gefunden, Matty? Nein. Schuhabdrücke, Haare, irgendetwas Ungewöhnliches an der Kleidung des Opfers? Nein, gar nichts. Krabby, hat sich irgendjemand zu dem Mord bekannt? Noch kein Piepser. McCrabben war ein großer, schlaksiger Kerl mit einem sorgsam gepflegten Polizistenschnurrbart und stammte aus einer Bauernfamilie. Der 6. von 9 Jungs. Krabby war der Intellektuelle in der Familie. Ich mochte ihn. Damit kann ich nicht zu Bren gehen. Vielleicht kann uns die Ärztin weiterhelfen. Wer kommt mit? Werden die ihn aufschneiden? Nehme ich an. Weicher, ja. Wer ist da? Sergeant Duffy, Carrick Police. Wird aber auch Zeit. Ein antiseptischer, eiskalter kleiner Raum. Der Boden schwarz-weiß gekachelt, Milchglas in den Fenstern. Ziehen Sie Handschuhe an und setzen Sie einen Mundschutz auf, bitte. Dr. Cathcart trug ein weißes, baumwollenes Chirurgen-Cappy. An ihrem Hals baumelte ein kleines Keltenkreuz über dem Arztkittel. Eine Katholikin? Ich glaube nicht, dass er sich noch bei uns ansteckt. Vielleicht stecken wir uns bei ihm an. Okay. Sie hielt die abgetrennte Hand hoch. Sind Sie dafür verantwortlich, dass von dieser Hand Fingerabdrücke genommen wurden? Das war einer meiner Beamten, ja. Also trage ich natürlich auch die Verantwortung. Wieso? Ihr Mann hat die Finger mit Terpentinersatz abgewischt. Wir haben alle Spuren verloren, die vielleicht unter den Fingernägeln des Opfers gesteckt haben. Oh Mann, tut mir leid. Ja, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Meine Liebe, in einer Morduntersuchung haben Fingerabdrücke höchste Priorität. Ich ziehe Dr. Cathcart vor, wenn Sie nichts ausmacht, Sergeant. Tut mir leid, Dr. Cathcart. Hören Sie, wir haben uns irgendwie auf den falschen Fuß erwischt. Ich meine, nur weil wir Polizisten sind, sind wir noch lange keine Idioten. Da bin ich mir nicht so sicher. Diese Hand zum Beispiel. Was ist damit? Ich glaube, keinem von Ihnen ist aufgefallen, dass die nicht dem Opfer gehört. Die stammt von einer ganz anderen Person. Nein, ist keinem von uns aufgefallen. Ach. Was haben Sie noch entdeckt? Das ist das Geschoss aus seiner Brust. 9 mm, aus kurzer Entfernung abgefeuert. Das Opfer ist weiß, männlich und etwa 28. Keine Spuren einer Kompression der Blutgefäße im Arm oder einer Ligatur im Handgelenk. Das bringt mich zu der Vermutung, dass die rechte Hand des Opfers postmortem abgetrennt worden ist. Also, nachdem er ermordet wurde. Ich weiß, was postmortem. Am Tatort wurde die Hand eines anderen Mannes abgelegt. Dieser Mann war bedeutend älter als das Opfer. Und wann wurde die Hand amputiert? Etwa zum selben Zeitpunkt, als auch das Opfer starb. Also zwischen 20 und 23 Uhr am 12. Mai 1981. Noch was? Das Opfer hatte vor oder nach der Tötung Sexualverkehr mit einem Mann. Der äußere Schließmuskel des Opfers war überdehnt und ich habe Samenspuren in seinem Rektum gefunden. Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr? Wenn der Geschlechtsverkehr postmortem stattgefunden hat, würde ich eher denken, nein. Müde oder abgestumpft? Ja, tut mir leid, die Hubschrauber haben mich letzte Nacht geweckt. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Können wir den Rest wohl draußen besprechen? Sicher. Vielleicht beim Tee oder so? Das wäre nett. Aber eins sollte ich Ihnen vorher noch zeigen. Oh, was ist das? Das hier habe ich ebenfalls aus dem Anus des Opfers. Vielleicht stammt daher auch die subkutane Überdehnung. Scheiße, das steckt in seinem Arsch? Ja. Beutel und alles? Nur das Papier darin. In 10 Minuten in der Cafeteria? Wo ist das Papier? Ich dachte, wir können das hier gemeinsam austüfteln. Sie hatte geduscht und Zivilkleidung angezogen. Ihr Haar war ein langer Strom aus Schwarz, der präzise über ihre rechte Schulter lief. Das sind die ersten 12 Takte eines Notenblatts. Ein Teil einer Oper. Allerdings arrangiert für Solo, Tenor und Klavier. Mhm. Und welche Oper? Puccini, La Bohème. Aber das Libretto fehlt, oder? Das ist doch nicht die Ouvertüre. Nein. Und Sie wissen nicht zufällig, wie der Text lautet? Doch. Bitte? Wie eiskalt ist dies Händchen? Lassen Sie es mich wärmen. Was nützt das Suchen? Im Dunkeln findet man nicht. Aber zum Glück haben wir eine Mondnacht und hier haben wir den Mond ganz nah. Nett. Stück Kuchen, bin am Verhungern. Danke. Aber holen Sie sich ruhig was. Seine letzte Mahlzeit war übrigens Fish and Chips. Ich hoffe, es hat ihm geschmeckt. Kabeljau. Jetzt geben Sie aber ein bisschen an, oder? Haben Sie noch Fragen oder sind wir fertig? Wir sind fertig. Aber ich brauche Ihre Telefonnummer, falls mir noch was einfällt. Mhm. Sie können mich hier erreichen. Na gut. Was haben Sie denn später vor? Wollen wir was trinken gehen oder so? Sie sind ganz schön schnell. Heißt das nein? Hören Sie, ich bin ab 9 Uhr am Dobbins. Kommen Sie doch einfach auf einen schnellen Drink vorbei. Vielleicht. War nett, Sie kennenzulernen. Sie scheinen besorgt, Sean. Was ist denn? Chief Inspector Brennan blickte von seinem Kreuzworträtsel in der Daily Mail auf. Ich fürchte, wir haben einen Sexualmord an der Hacke. Möglicherweise sogar einen Serienkiller. Setzen Sie sich. Seine Wangen glühten rot. Er war ein wenig angesäuselt. Ich brachte ihn auf den neuesten Stand. In Nordirland hat es noch nie einen Serienkiller gegeben. Er verhöhnt das Opfer, Sir. Und uns. Er will uns verarschen. Er verrät uns, dass er die Hand abgetrennt und anderswohin gebracht hat. Er spielt mit uns, Sir. Hören Sie schon. Sie sind neu hier. Sie sind ehrgeizig. Das gefällt mir. Aber Sie können hier nicht einfach herumspazieren und alles und jeden nach Belieben als Serienkiller bezeichnen. Uns fliegt sowieso schon die Scheiße um die Ohren. Serienkiller. Sowas gibt es hier nicht, okay? Wenn Sie es sagen, Sir. Wem haben Sie noch von Ihrer Theorie erzählt? Sergeant McAllister. Ich werde Matty und McCrabbin ebenfalls einweihen müssen. Gut, aber niemanden sonst. Ach, noch was, Sean. Ja, Sir. Träger Bursche summt uns aber die Ohren voll. 13 waagerecht, 6 Buchstaben. Drohne, Sir. Ich machte mich auf den Weg ins Doppels. In Belfast gab es wieder Ärger. Signalraketen zischten über den heraufziehenden Abendhimmel. Ein Gazelle-Hubschrauber flog tief übers Wasser des Loch. Kleine Kinder gingen am Revier vorbei und zeigten sich gegenseitig, wie man am besten einen Molotow-Cocktail über den Zaun warf. Eine Stadt, gemartert vom eigenen Blitzkrieg. Bleibst du? Wenn du das willst. Aber wir machen das nicht wieder. Wieso? Hast du einen... Ich habe kein Kind, aber das Timing ist einfach nur schlecht. Ich habe gerade erst eine Beziehung hinter mir. Das war nicht fair dir gegenüber. Ich wäre also nur Lückenbüßer. Genau. Das Risiko gehe ich ein, Laura. Wir laufen uns bestimmt wieder über den Weg. Rein beruflich. Aber morgen früh, wenn ich aufwache, bist du weg. Auf dem Revier war ich wieder mal der Erste. Um 9 Uhr tauchte Krabby auf. Ich erzählte ihm von Puccini und dem Libretto. Er sah die Sache so wie ich. Er will uns verarschen, will die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das ist seine Methode. Die Unruhen zu Frankie Hughes Beerdigung begannen exakt um 12 Uhr. Wir konnten den schwarzen Qualm aus 5 Meilen Entfernung über den Loch hinweg sehen. Wieder einer. Noch eine Leiche? Ei. Klingt ganz so, als sei das unser Bursche mit der Appenhand. Wo? Bony Before. Gleich bei Eden Village. Pack alles zusammen, hol Matty und lass dir einen gepanzerten Land Rover geben. Okay. Und du? Ich muss mal telefonieren. Ach so, ich habe Dr. Cathcart hinzugebeten. Wie sieht die denn aus? Clockwork Orange. Laura hatte sich in einen weißen Overall und Stiefel gezwängt. Also hört mal zu, Freunde. Das sollten wir eigentlich alle tragen, um den Tatort nicht zu kontaminieren. Geht ihr eigentlich nie zur Fortbildung? Was denn für eine Fortbildung? Bring mich keine 10 Pferde hin. Guten Morgen, Dr. Cathcart. Oh, guten Morgen, Sergeant Duffy. Wissen wir schon was über die Fakten, Doktor? Dem Postboten ist bei seinem zweiten Rundgang aufgefallen, dass die Tür offen stand. Er hat sie aufgedrückt und die Leiche gefunden. Na dann mal los. Dem Opfer war in den Kopf geschossen worden. Wahrscheinlich, als er die Haustür geöffnet hatte, denn er lag noch im Flur. Es handelte sich um einen dürren, gepflegten, grauhaarigen Mann in Hemdsärmeln, schwarzer Tweedhose und Hausschuhen. Die Hand war ihm abgetrennt worden. Die unseres Unbekannten, höchstwahrscheinlich, war ihm beinahe nachlässig auf die Brust geworfen worden. Andrew Young. Auf der Kommode fand ich eine Brieftasche. 60 Jahre alt. Musiklehrer an der Carrickfergus Grammar School. Das Haus ist gar nicht angerührt worden. Der Mörder ist nur hereingekommen, um Young zu erschießen und ihm die rechte Hand abzuschneiden. Mhm. Todeszeitpunkt? Er ist seit etwa 40 Stunden tot. Kann ich dich mal ganz kurz sprechen, John? Was denn, Krabby? Ich kenne den Mann, John. Er ist Schulleiter. Hat schon Princess Anne getroffen. Vorbildlicher Bürger und alles, aber... Aber was? Ja, wie ich schon sagte, anständiger Kerl und alles, aber... Ja, Schwuchtel. Bist du sicher? So sicher wie das Amen in der Kirche. Natürlich war Homosexualität in Nordirland verboten. Aber das bedeutete nicht, dass es keine Homosexuellen gab. Jeder kannte doch irgendjemanden. Okay, kein Wort zu niemanden. Wir wickeln das hier in das Schema F ab. Hast du mich verstanden? Okay. Fotos, Fingerabdrücke, Befragung der Nachbarn. Eine aus der Wand gepolkte 9mm Patrone. Der Tag wurde lang und verging. Ich schickte die Jungs heim und fuhr nach Hause. Nun war es Mitternacht und ich mixte mir ein Wodka Gimlet, hörte mir die schlechten Neuigkeiten im Radio an und legte La Bohème auf. Ich lauschte, bis ich einschlief, doch mich überkam keine große Erkenntnis. Die kam erst mit der Post am Morgen. Ich habe Ihren Namen herausgefunden, Duffy. Sie sind jung und sorgfältig. Vielleicht sind wir Gegensätze, die denselben Weg durch das Labyrinth, das steht hier auf Griechisch, nehmen. Als Bruder im Spiegel habe ich einen Wunsch an Sie. Lassen Sie sich von niemandem vormachen, dass ich Schwule hasse. Ich hasse sie nicht, ich bedauere sie. Meine Aufgabe besteht lediglich darin, sie von dieser Welt zu erlösen und sie ihrem gerechten Urteil vor dem Herrn zuzuführen. Er, nicht ich, wird über ihr Schicksal entscheiden. Das war's. Die Postkarte war heute Morgen in meinem Briefkasten. Heilige Scheiße. Was ist Ihre Arbeitshypothese, Sergeant Duffy? Ich gehe wirklich davon aus, dass wir es mit dem ersten nicht-sektiererischen Serienmörder in der Geschichte Nordirlands zu tun haben, Sir. Im Augenblick sehe ich keinerlei Hinweise auf irgendwelche Verbindungen zu den Paras. Und was hat ihn gerade jetzt hinterm Ofen hervorgelockt? Keine Ahnung. Was machen wir, wenn bei diesem Young auch noch was im Hintern gefunden wird? Die Arschbacken zusammenkneifen. Gut, dann war's das wohl. Sean, in mein Büro. Das ist ein Isle of Jura Single Malt. Wir sind ein kleines Revier mit familiärem Charakter. Das hier wird eine Herausforderung. Aber wenn wir alle zusammenhalten, kriegen wir das hin. Oder etwa nicht, Sean? Uns bleibt nichts anderes übrig, Sir. So ist es. Runter damit. Chief Inspector Brennan und ich tranken unseren Whisky. Gutes Zeug, das nach Salz, Meer, Regen, Wind und altem Testament schmeckte. Kennen Sie Lucy Moore? Nein. Ihr Mädchenname war Lucy O'Neill, Republikaner, die O'Neills. Riesenfische hier in der Gegend, ziemlich wohlhabende Katholiken. Sind sogar dem Papst vorgestellt worden. Klingelt da was? Tut mir leid, Sir. Naja, egal. Jedenfalls ist Lucys Ehemann Seamus letztes Jahr wegen Waffenbesitz im Mays-Gefängnis gelandet und aus dem einen oder anderen Grund haben sie sich scheiden lassen. Er ist bei der IAA? Natürlich. Denen gefällt es nicht sonderlich, wenn sich ihre Frauen scheiden lassen, während sie einsitzen. Nein, theoretisch nicht. Offenbar aber hat es Seamus Moore nicht viel ausgemacht, weil er selbst eine Nebenfrau hat. Mehr als eine. Ich verstehe. Naja, jetzt sind sie jedenfalls geschieden. Er hat seine Zeit fast abgesessen. Sie ist wieder zu ihren Eltern gezogen. Alles gut soweit. Bis letzte Weihnachten. Seitdem wird sie vermisst. Sie ist einfach verschwunden. Wir hatten nicht genügend Leute, also habe ich die Ermittlungen selbst übernommen. Aber wir haben sie nicht gefunden. Was war denn passiert? Heiligabend, Bahnstation Barnhold. Sie hatte auf den Zug aus Belfast gewartet und sich einfach in Luft aufgelöst. Wusch weg, einfach so? Wusch weg, einfach so. Im Januar dann hat die Familie auf einmal Briefe und Postkarten von ihr bekommen, dass es ihr gut ginge und sie sich keine Sorgen machen sollten. Und die Briefe waren echt? Ei, wir haben die Handschrift analysieren lassen. Und wo waren sie abgestempelt worden? Jenseits der Grenze, Cork, Dublin, überall. Also sie ist weggelaufen, Ritze gelöst. Passiert andauernd. Kein Happy End, aber auch keine Tragödie. Habe ich auch gedacht. Was ist denn? Man hat sie gefunden. Hat sich offenbar aufgehängt. Im Woodburn Forest. Ziemlich weit drin. Selbstmord, meine Güte. Gut, sie hätte natürlich einen Grund gehabt. Welchen denn? Ihr Ex hat sich am Montag dem Hungerstreik angeschlossen. Er geht in Hungerstreik, sie hat Schuldgefühle, weil sie sich hat scheiden lassen und hängt sich auf? So könnte es gewesen sein. Andererseits, die Moores sollen allerbeste Verbindungen zu den Spitzen der IRA pflegen. Und Selbstmord? Ich weiß nicht. Ich will, dass Sie das für mich überprüfen. Du, Sean, wir haben einen anonymen Anruf. Ein Typ hat beim Sorgentelefon angerufen und gesagt, er wolle die Schwuchteln wissen lassen, dass er hinter ihnen her sei. Und dass dies die erste und einzige Warnung sei. Er rufe aus einer Telefonzelle vor dem GAA Club an der Leganville Road in Belfast an. Und wenn wir zur Leganville Road 44 fahren würden, würde eine kleine Überraschung auf uns warten. Haben die vom Sorgentelefon das Gespräch aufgezeichnet? Nein, das tun die nie. Danke, Matty. Wir sprangen in unsere Kampfmonturen. Ich schnappte mir zwei Constables von der Reserve und wir holten uns einen Land Rover. Wir kamen von den Hügeln herunter nach Belfast und durchquerten den streng protestantischen Ortsteil Belle-Zelan, der überall mit Wandbildern von maskierten Paras, die Sturmgewehre hochreckten, und von Zombie-Armeen, die den Union Jack schwangen, dekoriert war. Wir bogen nach Ardoyne ab, einer streng katholischen Siedlung, die sich direkt daneben befand. Mit anderen Worten, ein richtig heißes Pflaster. An der Leganville Road schien alles ruhig. Teatime am Samstagabend. Die Fußballspiele waren vorüber, noch wollte keiner ausgehen. Vielleicht konnten wir uns hineinschleichen und verschwinden, ohne groß aufzufallen. Matty, raus mit dir, Fingerabdrücke nehmen. Ich fuhr zu der Telefonzelle vor dem GAA Club, von wo aus der anonyme Anruf gekommen war. Was, wieso ich? Weil du der Mutigste bist. Nee, bin ich nicht. Raus mit dir. Du bist der Spurentechniker, Mann. Nimm Brown mit. Brown war einer der Reservisten und eigentlich Schreiner von Beruf. Matty machte sich vor Angst fast in die Hose. Beide umklammerten zitternd ihre Maschinenpistolen. Ihr drückt diese verdammten Dinger unter gar keinen Umständen ab, verstanden? Aha. Wenn es richtig brenzlig wird, kommt ihr zu uns gerannt, okay? Wir fuhren weiter zur Hausnummer 44. Das Haus war verlassen. Die Fenster zugenagelt. Die Haustür aufgebrochen. Ich geh da rein, Jungs. Achtet auf Fallen. Der Typ meinte, es sei eine Überraschung. Und das hier wäre der perfekte Ort für eine versteckte Sprengladung. Wenn ich umkomme, gehen meine Platten an Matty. Er ist der Einzige, der sie zu würdigen weiß. Nee, Nee, Moment mal, ich krieg die Country-Alben und die nicht-tuntige Klassik. Ich machte auf lässig, aber im Laufe der Jahre waren Dutzende von Polizisten in solchen Fallen ums Leben gekommen. Klassische IAA-Taktik. Man meldet einen Mord, die Polizei stellt Untersuchungen an und löst eine Sprengung aus. Der Gestank von Exkrementen, Schimmel und Urin. Keine Drähte oder sonstige offenkundige Stolperstellen. Das Haus war völlig entkernt. Ein paar Spritzen lagen herum. Alles in Ordnung? Hier ist nichts. Dann los, zurück zum Wagen, es gibt Ärger. Matty und Brown kamen auf uns zugerannt. Sie wurden von einem Dutzend Bengeln mit Hurleys und Flaschen verfolgt. Nicht rennen, ihr Idioten. Okay, immer mit der Ruhe. Steigt ein und macht die Türen zu. Grabby, schmeiß den Motor an. Habt ihr die Fingerabdrücke? Machst du Witze, verdammt? Du hast uns auf eine scheiß Selbstmordmission geschickt. Ich wollte gerade einsteigen, als mir auffiel, dass die Hausbesitzer einen amerikanischen Briefkasten angebracht hatten. Mit einer kleinen roten Flagge. Schon! Die Flagge war nach oben geklappt worden. Mach schon, Mann! Ein brauner Umschlag. Ich nahm ihn heraus und stopfte ihn zwischen Kampfjacke und Pullover. Immer noch kein Wort über mich im Belfast Telegraph. Sie nehmen mich nicht ernst. Sie haben bis zur Montagsausgabe Zeit. Danach bringe ich jede Nacht eine Schwuchtel um. Ich werde sie aus diesem Jammertal befreien. Die Schwuchteln im Fernsehen und bei der Polizei und überall. Und dann steht in Großbuchstaben, stellt mich nicht auf die Probe. Meine Geduld ist bald am Ende. Wie lautet das Urteil, meine Herren? Das ist ein Irrer. Ein Irrer, der übrigens tippen kann, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Schätze, wir sollten wohl besser eine Pressekonferenz für Montagmorgen einberufen. Und Sie gehen nach Hause und ruhen sich aus, Sean. Sie sehen aus wie Elvis in dem BBC-Special von 77. Coronation Road. Torfqualm, der urirische Gestank, stieg auf und vermischte sich mit dem Regen. Licht und Angst und Depression fielen durch die Netzgardinen. Ich aß Bohnen und Toast, zündete den Petroleumbrenner an und ging ins Bett. Ich dachte an das Mädchen im Wald. Kaffee? Danke, Ellen. Ihr beide taucht ja am Sonntag auf. Was ist mit euch los? Nun, ich habe für morgen eine Pressekonferenz vorzubereiten. Und Krabby und Sie haben einen Mord zu klären. Außerdem sind wir scharf auf den Sonntagszuschlag. Haben wir eigentlich mittlerweile einen Fax aus Belfast gekriegt, wer unser Unbekannter ist? Nee. Hätten wir schon gestern früh kriegen sollen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, da wird was vertuscht. Du leidest unter Verfolgungswahn, Krabby. Obwohl William Burroughs mal gesagt hat, ein Irrer sei jemand, der weiß, was tatsächlich los ist. Das hat Billy Burroughs gesagt. Der Typ aus der Fischbude. Komm, wir gehen mal rüber ins Krankenhaus und schauen, ob unsere Pathologin schon was hat. Das wollte ich Ihnen gerade rüberschicken lassen, der Autopsiebericht zu Andrew Young. Ah. Sie sah bezaubernd aus. Ihre Lippen waren rot, die Wangen rosig, das Haar fiel in Wellen herab, ihr Gesicht strahlte. Keine Ahnung, wie ich das bisher hatte übersehen können. Und das hier werden Sie auch noch brauchen, es steckte zusammengerollt in seiner Hand. Noch so ein Notenblatt. Mist. Was ist denn? Der Galopp aus Orpheus in der Unterwelt. Kenne ich nicht. Und was sagt uns das? Orpheus in der Unterwelt handelt davon, bestraft zu werden und in der Hölle zu landen. Vielleicht sollte Young dafür bestraft werden, dass er schwul war. Wollen Sie noch den Rest des Berichts lesen? Young war mit einem Schuss in die Stirn hingerichtet worden. Die Kugel hatte ihn sofort getötet. Dann war ihm die Hand abgetrennt und die unseres Unbekannten auf die Brust gelegt worden. Das war alles. Das Notenblatt hatte man ihm vor Eintritt der Leichenstarre in die linke Faust gestopft. Haben Sie schon was zu dem Mädchen im Wald? Dieser Lucy? Sie schob mir eine zweite Akte hin. Der erste Schock war das Baby. Sind Sie sicher? Oh ja. Sie hat etwa eine Woche vor ihrem Tod ein Kind zur Welt gebracht. Es sieht so aus, als hätte sie das Kind 2 Tage gestillt und dann aufgehört. Ist es tot? Keine Ahnung. Schwanger. Na, zumindest in diesem Fall können wir die Akten schließen, was schon? Grabby hatte vollkommen recht. Jeder in Irland kannte das Szenario. Frau wird außerhalb der Ehe schwanger, rennt weg, kriegt das Baby, bringt sich um. Kam ständig vor. Abtreibung war auf beiden Seiten der irischen Grenze illegal. Da wäre nur noch ein Punkt. Und zwar? Naja, am besten machen sie beide keine große Sache draus. Wahrscheinlich ist es nichts. Sie ist durch Strangulation gestorben. Hm. Klar, das Seil hat die Luftzufuhr zum Gehirn abgedrückt und sie ist erstickt. Hm. Es ist wohl nicht so schnell gegangen, wie sie gedacht hat. Sie hat noch einen Finger zwischen Seil und Hals bekommen, aber das hat auch nichts mehr geholfen. Und weiter? Naja, es ist nur, dass ich bin nicht sehr glücklich über die Blutergüsse an ihrem Hals. Dort, wo sie direkt vor der Schilddrüse den Zeigefinger zwischen Seil und Kehle gezwängt hat, sind blaue Flecken. Allerdings sieht einer dieser Flecken aus, als stamme er von einem Daumen. Einem, der viel größer ist als der von Lucy. Einem Daumen, der ihr direkt auf den Kehlkopf gedrückt hat. Das ist natürlich nur eine Vermutung und würde vor Gericht nicht standhalten. Aber Moment. Wenn dieser blaue Fleck darauf hindeutet, dass Lucy gewürgt worden ist, bevor man ihr die Schlinge um den Hals gelegt hat, dann wäre das Mord. Krabby und ich gingen schweigend zum Revier zurück. Ich goss mal einen Johnny Walker ein, das Übliche, um den Bürotee aufzupeppen. Johnny Walker im Tee, Jim Beam im Kaffee. In dieser Gegend schlug jeder seine Zelte am Whiskyfluss auf. Um kurz nach sechs kam endlich die Nachricht aus dem Labor, das die Fingerabdrücke des unbekannten Toten untersucht hatte. Ich rief Brennans private Nummer an. Bei dem Opfer handelt es sich um Tommy Little, 31, Schreiner aus der Sirsche Street in Ardoyne. Wie alle anderen aus der Gegend war er ein Player, wenn auch nur ein kleiner. Gelegentlich hatte er Gary Adams und andere Sinn Fein-Mitglieder chauffiert. Wer sind die nächsten Verwandten? Es gibt keine. Gut, rufen Sie Adams an und sagen Sie ihm, einer seiner Jungs ist raus aus dem Spiel. Ich soll Gary Adams anrufen? Ja, in Ermangelung eines nächsten Angehörigen. Tun Sie es einfach. Ich holte mir einen Kaffee und blätterte im Telefonbuch, bis ich seine Privatnummer fand. Er ging nicht selbst dran, gab gerade auf BBC ein Live-Interview. Man versprach mir einen Rückruf. Adams, ich möchte bitte Sergeant Duffy sprechen. Am Apparat. Mr. Adams, ich bedauere Sie darüber informieren zu müssen, dass einer Ihrer Männer, ein gewisser Mr. Tommy Little, tot aufgefunden worden ist. Wie ist er gestorben? Ich verriet ihm die Details, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt preisgeben wollten. Tommy war erschossen worden. Möglicherweise das Opfer eines Serienmörders, der es auf Homosexuelle abgesehen hatte. Da läuft jemand rum und bringt Homosexuelle um? Davon müssen wir ausgehen. Wussten Sie, dass Mr. Little homosexuell war? Wir schnüffeln nicht im Privatleben anderer. Hm. Können Sie mir irgendwas über Mr. Littles Gewohnheiten sagen, über seine Bekannten? Nein, das kann ich nicht. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben, Sergeant Duffy. Ich zückte mein Notizbuch und schrieb, Adams. Was verschweigt er uns? Nicht, dass ich jemals die Chance bekommen würde, ihn zu befragen. Guten Morgen, Leute. Morgen. Also eins nach dem anderen. Lucy Moore. Die Gerichtsmedizinerin sagt zwar Selbstmord, was der Untersuchungsrichter auch zweifellos bestätigen wird, aber ich habe die Sache nochmal überschlafen und beschlossen, die Akte noch nicht zu schließen. Ich möchte, dass ihr in jeder freien Minute nach Spuren sucht, wo sie gelebt hat, mit wem sie zusammen war und was aus dem Baby geworden ist. Ich werde morgen ihren Ex aufsuchen und sehen, ob er uns weiterhelfen kann. Hast du gerade gesagt, du willst zu ihrem Ex? Ei. Aber du weißt schon, dass der im Hungerstreik ist, oder? Im Maze. Ich weiß. Und du willst dahin, in dieses Wespennest? Ja. Aber ohne mich? Dann gehe ich eben allein. So, nun zu Tommy Little. Seine aktuelle Adresse ist endlich aufgetaucht. Er hat an der Force Road gewohnt. Ach du Scheiße. Wenn wir dorthin fahren, werden wir gelyncht. Wir haben nichts anderes. Also nach dem, was letztes Mal passiert ist, kriegt mich keiner nach West Belfast. Wir hocken da doch wie auf dem Präsentierteller. Ich gehe mit ins Maze, ja. Aber nicht nach West Belfast. Ich fahre nicht in die Falls Road. Wir zogen Kampfausrüstung an. Alle kontrollierten ihre Sterling-Maschinenpistolen. Als wir uns auf den Weg in die Falls Road machten, trafen wir Chief Inspector Brennan. Macht es Ihnen was aus, wenn ich mitkomme? Nach der ganzen Aufregung mit der Presse heute Morgen herrscht hier eine ziemliche Flaute. Ach, Sir, lieber nicht. Wird sonst ein bisschen eng. Das Ganze artete langsam zu einer Kutschfahrt in den Zirkus aus. Nicht für mich. Ich sitze vorn. Das ist ja eine verdammte Sackgasse. Alan, wenn wir zum Haus kommen, wenden Sie, lassen den Motor laufen, die Constables und ich postieren uns und geben Schutz, während Krabby und Sean da reingehen und ihre hochtrabenden Ermittlungen durchführen. Hört sich gut an. Und falls Sie Schüsse hören, kommen Sie raus. Der alte Knochen hatte seinen Spaß. Vor dem Haus saß ein Mann auf einem Plastikstuhl. Kurze Haare, Spinnennetz-Tattoo, ausgeblichene Jeans Doc Martens. Ein Lakai, der IAA-Recht hütete und wahrscheinlich bewaffnet war. Ist das das Haus von Tommy Little? Was zum Teufel willst du, Bulle? Ach, weiß nicht. Weltfrieden vielleicht? Du bist hier nicht willkommen. Und ich an deiner Stelle würde mich nach Hause verpissen. Ich zog meinen Dienstrevolver. Um eins mal klarzustellen, mein Freund. Ich verpiss mich nirgendwo hin. Leer. Komplett ausgeräumt. Keine Möbel, keine Teppichböden, keine Bilder an den Wänden. Nichts. Es war, als hätte Tommy Little niemals existiert. Wie bei Trotzki. Sie radieren ihn aus der Geschichte. Hatte Tommy Freunde, Familie, irgendwas? Tommy ist für uns erledigt, verdammt. Die Schwuchtel hat gekriegt, was sie verdient. Lass uns verschwinden, Sean. Tommy wurde von irgendeinem Irren abgeknallt. Und ich möchte herausfinden, wer das war. Falls ihr also was einfällt. Ruf mich an. Ich gab ihm eine Visitenkarte. Katholik? Gut erkannt. Verdammter Verräter. Nimmst den dreckigen Solter Engländer. Wie schläfst du nachts? Meistens auf der linken Seite mit einem großen weichen Kissen. Was Neues? Nee, völlige Pleite. Wir haben das Haus leergeräumt und lassen bereits jemand anderen einziehen. Also gut, Alan. Zurück nach Carrick. Warp Faktor 7. Wir kamen zurück auf die Falls Road. Kurz vor der Kreuzung zur zweispurigen Schnellstraße trat McAllister voll auf die Bremse. Scheiße! Was ist los? Ich sah hinaus und entdeckte einen gekidnappten Alsterbus, der brennend quer über der Straße stand und sie blockierte. Er musste in den letzten 5 Minuten in Brand gesteckt worden sein, denn wir waren die Ersten am Ort. Scheiße! Scheiße! Ich sah durchs Guckloch. Jemand beschoss uns vom 60 Meter hohen Diffis Tower. Was zum Henker ist das? Ein Maschinengewehr Kaliber 50. Kenne ich aus der Armee. Kann man damit die Panzerung durchbrechen? Vielleicht, weiß nicht. Brennan drehte sich zu uns auf der Rückbank um. Seine Augen waren ganz wild vor Aufregung. Das gefiel mir gar nicht. Also gut, Jungs. Wir steigen hinten aus und zielen auf das Mündungsfeuer. Dann haben diese Mistkerle was zum Grübeln. Sir! Ich halte es für keine so gute Idee. Die warten wahrscheinlich schon mit einem Granatwerfer. Sobald wir die Hintertüren öffnen, werden sie feuern und dann sind wir Grillkohle. Wir können doch nicht einfach zulassen, dass der auf uns schießt. Wir werden denen eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen werden. Sir, wir können nicht auf Divis Tower schießen. Da drin wohnen Leute. Sir, es gibt einen Dauerbefehl für West Belfast. Und die Verhaltensregeln sehen nicht vor, das Feuer aus den Divis Flats ohne Erlaubnis eines Divisional Commander zu erwidern. Wir kamen uns vor wie in einem Flipperautomaten. Einem Flipperautomaten mit dem zusätzlichen Kick eines drohenden Todes. Also, was schlagt ihr vor, ihr Feiglinge? Sir! Wenn die einen Reifen treffen, stecken wir fest. Ich schlage also vor, wir umfahren den Bus und rufen dann vielleicht die Armee. Das ist ja deren Job. Einfach abhauen! Und was hinterlässt das für einen Eindruck? Wir können doch nicht vor jeder lausigen Auseinandersetzung davonlaufen! Doch genau das taten wir. Wir umkurften den brennenden Bus, meldeten den Angriff der Armee und hockten gedemütigt und stumm da, bis wir wieder auf dem Revier in Carrickfergus waren. Ich fand Sergeant McAllister an der Kaffeemaschine. Haben Sie die Nummer mit den Verhaltensregeln erfunden? Ach, natürlich. Woher zum Teufel sollte ich die Verhaltensregeln für West Belfast kennen? Sean, da ist jemand für dich auf Leitung 4. Ist das Sergeant Duffy? Wer ist denn da? Sie brauchen meinen Namen nicht zu kennen. Aber wir sind uns heute schon mal begegnet. Der Lakai mit dem Spinnennetz-Tattoo. Reden Sie. Er hat einen Freund. Walter Hayes. Ich weiß nicht, wo er jetzt wohnt. Wir haben ihn rausgeschmissen. Walter, hab ich, danke. Noch was? Jeder hat gewusst, dass er schwul war. Verstehen Sie? Jeder. Und was heißt das jetzt? Das heißt, Matty, dass unsere Akten über Tommy Little falsch sind. Dass die IAA seine Neigungen geduldet hat, weil er ein hohes Tier war. Richtig. Und ich will jetzt wissen, wie weit oben er stand. Wenn nötig, nervt unsere Antiterror-Jungs vom Special Branch, MI5 und den Armeegeheimdienst damit. Krabby, ja. Wir beide finden heraus, wo dieser Walter Hayes steckt und statten ihm einen kleinen Besuch ab. Du besorgst die Adresse. Ein Landhaus eine Meile außerhalb der Ortschaft Ballycarry. Klein, eingeschossig, weißgetünchter Stein, winzige Fensterchen und Schilfdach. Mr. Hayes. Belfast wirkte friedlich, wie immer von hier oben. Kann ich behilflich sein? Hayes war groß und dürr, etwa 25. Mr. Hayes, ich bin Detective Sergeant bei der Carrick Fergus RUC. Wir untersuchen Tommys Tod. Ich habe nichts zu sagen. Er richtete eine doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 auf uns. Haben Sie bis vor kurzem mit Tommy Little im Haus 33 Falls Court gewohnt? An der Wange hatte er einen blauen Fleck. Bis gestern. Die Lippe war aufgeplatzt und noch nicht verheilt. Die IAA hat sie rausgeschmissen. Kein Kommentar. Kein Zweifel. Die IAA hatte ihn wegen Tommys Tod befragt. Vielleicht könnten Sie die Flinte von meinen Eiern weghalten. Ich werde bald Vater. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie nicht mit uns reden sollen, Mr. Hayes? Die IAA? Die und mein gesunder Menschenverstand. Was hat Tommy denn eigentlich für die IAA gemacht? Selbst das wisst ihr nicht? Ihr habt nicht den leisesten Schimmer, verdammt. Was hat er gemacht? Ich sag nichts mehr. Okay, okay. Was für einen Wagen ist er gefahren? Einen blauen Ford Granada. Und wie lange waren Sie und Tommy zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre? Er muss Ihnen sehr viel bedeutet haben. Da kommen Sie schon, Walter. Wollen Sie denn nicht, dass wir Tommys Mörder finden? Er ist an dem Abend ausgegangen, mehr weiß ich nicht. Nennen Sie uns einen Namen, dann sind wir weg. Die bringen mich hundertprozentig um, Mann. Okay. 2 Namen. Aber sie werden ihnen nichts nützen. Warum nicht? Keiner von den beiden ist der Mörder. Die IAA hat schon eine interne Untersuchung durchgeführt und beide leben noch. Nennen Sie sie mir trotzdem. Billy White. Er wollte Billy White besuchen. Tommy ist schon halb zur Tür raus, da klingelt das Telefon. Er geht ran und er telefoniert vielleicht 1 Minute lang und dann legt er auf und ich frage ihn, wer dran war. Er murmelt was von Geschäften, um die er sich kümmern muss und danach will er zu Freddy's Gavannis Haus und dann ist er gegangen. Das war, da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Klingelt was bei dem Namen? Keine Ahnung, wer Freddy's Gavanni ist. Aber Billy White ist ein protestantischer Pfarrer in Newtown Abbey. UBF Divisional Commander für East Antrim. Warum sollte ein IAA-Mann sich mit einem protestantischen Pfarrer treffen? Boah, da gibt's viele Gründe. Drogen? Nein. Das Territorium für den Drogenhandel und die Schutzgelder aufteilen, Waffenstillstände schließen, sowas alles. Sergeant Duffy, Carrick Fergus RUC. Ich möchte zu Seamus Moore. Unterschreiben Sie hier. Das Mace-Gefängnis mit seinem riesigen Zaun und den 8 aus Beton errichteten H-Blocks war 1971 in dem verzweifelten Versuch errichtet worden, die Unruhen einzudämmen, indem man hunderte vermeintliche IAA-Mitglieder verhaftete. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie Moore im Besucherraum treffen können. Er liegt nicht im Krankenhaus? Nein, er ist erst seit einer Woche im Streik. Ist noch nicht nötig. Viele der Einsitzenden hatten keinerlei Verbindung zur IAA gehabt. Doch das hatte sich, nach ein paar Monaten Inhaftierung durch die Briten, mit Sicherheit geändert. Die Briten waren schon immer Experten darin gewesen, in Irland bei jeder sich bietenden Gelegenheit Öl ins Feuer zu gießen. Du hast 5 Minuten, Bulle. Ich habe um 8:30 ein Interview mit dem Boston Herald. Seamus war ein gut aussehender, kleiner, nervöser Kerl mit grünen Katzenaugen und einem leicht verschlagenen Grinsen. Also gut. Ich möchte Ihnen als erstes mein Beileid aussprechen, Seamus. Wegen Ihrer Frau. Ex-Frau. Egal, Ex-Frau. Selbstmord? Sieht so aus. Ja. Blöde Kuh. Und schwängern hat sie sich auch noch lassen, richtig? Wann haben Sie das letzte Mal von Lucy gehört? Ja, was weiß ich, letzten November? Nachdem die Scheidung durch war. Ich habe gehört, sie ist nach Cork abgehauen. Ach. Und woher wissen Sie das? Na, weil sie doch Postkarten an ihre Familie geschickt hat. Ich meine, wer haut schon nach Cork ab, verdammt? Wenn du schon so einen Braten in der Röhre hast, ja, dann fährst du auch ins verfickte London, lässt es dir da wegmachen. Ich hätte ja gedacht, sie würden sauer sein, dass sie schwanger wurde, während sie hier einsitzen. Das ist mir doch scheißegal. Wir waren geschieden. Meinetwegen kann sie den beschissenen Prinz Charles heiraten. Haben Sie sie jemals bedroht, Seamus? An Scheiß hab ich. Hab nicht mal mehr an sie gedacht seit letztem Jahr. Kann ich eine Zigarette schnurren? Nur zu. Wie kommt ein Mann eigentlich darauf, sich zu Tode zu hungern? Na, für Irland. Wissen Sie, was mein Friseur gesagt hat? Na, was hat der verdammte Friseur gesagt? Er hat gesagt, Nationalismus ist ein überholtes Konzept. Es handelt sich nur um ein Werkzeug der Kapitalisten, um die Arbeiter zu spalten und sie zu unterdrücken. Ich hab jetzt genug, Bulle. Ich hab mit wichtigen Leuten zu reden. Seamus, bleiben Sie sitzen. Sie haben gesagt, Sie geben mir 5 Minuten, also. Können Sie sich vorstellen, warum jemand Ihre Frau lieber tot sehen wollte? Jemand hat sie umgebracht? Was ist denn hier los? Ich drehte mich um und sah den Präsidenten von Sinn Féin, Gary Adams, und einen anderen großen Mann, den ich nicht kannte, auf uns zumarschieren. Matty und ich standen auf. Sind Sie ein Bulle? Wer hat Ihnen erlaubt, mit einem der Märtyrer zu sprechen? Sollten Sie mit dem Ehrentitel Märtyrer nicht warten, bis er tot ist? Falsche Reaktion. Adams sträubte sich der Bart. Wer hat Ihnen erlaubt, mit einem unserer Kameraden zu sprechen? Ich untersuche den Tod seiner geschiedenen Frau. Es ist Ihnen nicht gestattet, ohne Anwesenheit eines Anwalts mit irgendeinem der Inhaftierten zu sprechen. Seamus, macht es nichts aus. Seamus, geh in deinen Abschnitt zurück. Okay, Freddy. Und nun sollten Sie Ihre Wege gehen. Polizisten. Freddy war ein großer Bursche, 1,90 kräftig gebaut. Er hatte einen dunkleren Teint, trug einen maßgeschneiderten Anzug und eine grüne Seidenkrawatte. Sein schwarzes Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Auf einem kleinen Schild am Revers stand Press Officer. Sie sind nicht zufällig Freddy Scavenny, oder? Und wenn? Nur so. Also dann. Wir haben heute Morgen viel zu tun. Geben Sie mir nur eine Sekunde Ihrer Zeit. Man ging allgemein davon aus, dass Gary Adams im Militärrat der IAA saß und deshalb so gut wie jeden in Irland jederzeit töten lassen konnte, wenn ihm danach war. Aus seinem Mund den Satz, gehen Sie uns aus dem Weg, sonst werden Sie das noch bedauern, zu hören, war also eine solide Anzahlung auf ein gutes Jahr voller Albträume. Ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Wie das? Wir haben gestern miteinander telefoniert, Mr. Adams. Ich bin der leitende Ermittler im Fall Tommy Little und ich muss mit Mr. Scavenny über Tommy reden. Tommy war auf dem Weg zu Mr. Scavenny, bevor er verschwunden ist. Es geht hier augenscheinlich um einen Serienmörder, der es auf Homosexuelle abgesehen hat. Das ist eine ziemlich sensationelle Story. Und sobald der Ripper-Prozess in England vorüber ist, werden die britischen Schundblätter sich verzweifelt auf so etwas stürzen, bis es mit der Royal Wedding endlich soweit ist. Hier treffen sich unsere Interessen. Sie möchten, dass sich die Presse weiter auf die Hungerstreiks konzentriert. Mir gefällt Ihr Ton nicht, junger Mann. Aber in diesem Fall haben wir tatsächlich gemeinsame Interessen, denke ich. Mr. Scavenny. Kommen Sie heute um 1 in mein Büro, Bradbury House Nummer 11. Ich gebe Ihnen eine Viertelstunde. Die Unruhen schufen nach einer Weile eine ganz eigene Ästhetik. Lichtbögen aus brennendem Benzin unter der Mondsichel. Purpurne Leuchtspurmunition in mystischen Parabeln. Die phosphoreszierenden Läufe der Gummigeschossgewehre. Das Zischen von Molotow-Cocktails, die auf glatte Oberflächen treffen. Überall Hubschrauber, deren Suchscheinwerfer sich wie Liebende im Jenseits begegneten. All dies hinter dem Schleier eines öligen Belfaster Regens. Und ich mittendrin. Der einzige katholische Bulle in ganz Carrickfergus. Cattle sleep in the mailbox and the level good time. Bury up a dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold. Der katholische Bulle. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Adrian McKenty. Aus dem Englischen von Peter Thorberg. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Sean Duffy, Franz Dinder, McRaven, Bjarne Mädel, Laura, Susanne Bohrmann, Brennan, Felix von Manteuffel, Matty, Julian Greis, McAllister, Michael Prelle, sowie Achim Buch, Konstantin Graudus, Pascal Odüs, Hans Löw und Fjodor Olev. Musik: Frank Spilker mit Tobias Normann am Schlagzeug. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Nicole Graul. Regieassistenz: Christine Wegerle. Bearbeitung und Regie: Sven Stricker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion: Christiane Ohaus.